Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Bekil trollt mich gerade, aber es hindert mich nicht davon ab, einen Podcast zu machen. Ich habe hier die Waage. Ja, bin ich. Ich habe hier die Waage von der AG Events und die sagte gerade, oh mein Gott, wir brauchen noch Bewerbung. Hallo Waage. Hallo Bernd. Wofür braucht ihr noch Bewerbung? Wir brauchen noch eine Halle für den nächsten LPT, der soll im April stattfinden, ich glaube 4. 5. April. Und wir suchen noch eine Location für den TDPA Anfang Februar, wenn ich mich jetzt nicht irre. Okay, wenn ich jetzt eine Halle habe, so versteckt in meiner Hintertasche und sage, das wäre ja eine total tolle Idee, das da zu machen, wie kriege ich es hin? Oder was muss ich machen, um euch da eine ordentliche Bewerbung einzureichen? Da gibt es Vorlagen von der AG Events. Das geht über Wiki. Da kann man anhand der Vorlage kann man sehen, was man eintragen muss. Und man kann auch eigentlich ganz gut erkennen, was man im Vorfeld schon mal alles organisieren muss und erfragen muss, dass die Bewerbung dann auch passt. Und wo im Vogonen gibt es einen Doppler-Effekt? Nein, das ist ein sehr gutes Aufnahmegerät. Oh. Das Gleiche. Das kannst du so einstellen, dass es nur hier aufnimmt. Deswegen bist du ganz leise und das level ich gleich raus. Möchtest du den Leuten raus was sagen? Ja, ich möchte gleich auch noch was. Ich möchte euch allen gleich noch was über die Campus-Piraten erzählen. Gut, dann machen wir gleich nochmal einen extra Podcast für. In diesem Vogonen-Wiki, wo finde ich die Seite? NRG AG Wiens. Ja. Also HTTP, nein, stimmt gar nicht, wiki.piratenpartei.de/nrw:AG-Events. Ach, das ist eine saudove Frage jetzt. Die kann ich nicht. Ich pack den Link in die Shownotes. Ich möchte die Waage jetzt hier auch nicht später am Abend noch weiter trollen. Habt ihr sonst noch was von der AG-Events, was ihr braucht? Nein, das ist momentan das, was ansteht. Ihr seid die Einzige, die nicht vor mir steht und jammert, wir brauchen Leute. Leute brauchen wir immer, aber mit Jammern kommen wir auch nicht weiter. Was genau, wenn man in der AG Events mitarbeiten möchte, macht man denn da? Ja, also wir sind ja vom Landesvorstand beauftragt, uns eben um diese Bewerbungen für TDPAs und LPTs zu kümmern, da eben bei Auswahl das Beste herauszusuchen und dem Landesvorstand da etwas Arbeit abzunehmen. Außerdem kann natürlich jeder Pirat in NRW, der eine Veranstaltung plant und nicht so genau weiß, wie er das anstellen soll vor Ort, einfach an uns schreiben, an unseren Request-Tracker oder in einer Mumble-Sitzung vorbeikommen und uns Fragen stellen. Gut, wann trefft ihr euch? Immer dienstags, momentan alle 14 Tage um 19.15 Uhr im NRW Mumble-Raum AG Events. Wenn du sagst alle 14 Tage, ist der nächste Dienstag jetzt direkt nach dem LPT oder eine Woche später? Eine Woche später, weil da läuft die Antragsfrist für den TDPA ab. Da sind wir dann auf jeden Fall im Mumble. Alles klar, dann hoffe ich, dass ihr gut Zulauf kriegt, Bewerbung kriegt. Wenn ihr euch nicht bewerbt nach diesem Podcast, weiß ich es auch nicht mehr. Und wünsche noch einen schönen LPT. Ebenso, danke. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.